Martin Auers Geschichtenmaschine. Und wieder einmal darf ich euch ein neues Hörbuch vorstellen. Es heißt Die Jagd nach dem Zauberstab und erzählt, wie Flo, na eigentlich heißt sie ja Florentine, auf dem Dachboden einen Zauberstab findet. Und zwar den allerletzten Zauberstab, den es gibt. Und so passiert, was Flo natürlich nicht wollte. Im Park verwandelt sie ein Kind in einen Hund. Und bevor Flo das Kind zurückverwandeln kann, entreißt ihr ein kleiner gelber Hund den Zauberstab und läuft davon. Flo saust hinterher, und so beginnt die turbulente Jagd nach dem Zauberstab. Hier kommt das erste Kapitel. Die Jagd nach dem Zauberstab von Martin Auer, gelesen vom Autor. Erstes Kapitel: Der gelbe Hund. Ob diese Geschichte wahr ist, weiß ich nicht. Ich schreibe sie so auf, wie Flo sie mir erzählt hat, weil sie mich nämlich darum gebeten hat. Flo heißt eigentlich Florentina, aber alle sagen Flo zu ihr. Das Ganze hat damit angefangen, dass es Flo eines Nachmittags schrecklich langweilig war. Es war ein heißer Sommernachmittag und aus irgendeinem Grund war Flo weder im Bad noch im Park. Vielleicht hatte ihr ihre Mutter nicht erlaubt, wegzugehen, weil die Hausaufgaben noch nicht gemacht waren, oder die Hitze war einfach zu groß, um den langen Weg in den Park zu gehen. Also schlich Flo, statt wegzugehen, auf den Dachboden und begann dort, die Koffer und Schachteln zu durchstöbern. In den meisten Koffern waren einfach nur kleinere Koffer drin und in einigen noch etwas Sand vom letzten Urlaub am Meer. In einigen waren irgendwelche Kleider, die Flos Mutter nicht wegschmeißen wollte, obwohl sie niemand mehr trug. In einigen Koffern war einfach nichts. Beim Stöbern in den Koffern dachte Flo über nichts nach. Damit soll nicht gesagt sein, dass Flo nicht nachdachte. Sie grübelte sogar sehr heftig, nämlich über nichts. Wenn man ein Kleid in einen Koffer gibt, dann ist ein Kleid im Koffer. Und wenn man nichts in einen Koffer gibt, dann ist nichts im Koffer, oder? Wenn man zum Beispiel einen Koffer hat, der bummvoll ist, dann kann man nichts mehr hineingeben. Aber wenn man dann wirklich nichts hineingibt, ist dann nichts im Koffer? Man kann doch von einem bummvollen Koffer nicht sagen, dass nichts drin ist. Eigentlich nicht. Aber vielleicht ist es nicht dasselbe, wenn man nichts mit kleinem N in den Koffer gibt oder wenn man nichts mit großem N in den Koffer gibt, dachte Flo, denn Flo kann in Groß- und Kleinbuchstaben denken. Eigentlich habe ich noch nie nichts gesehen. Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich nichts. Aber ist nichts sehen dasselbe wie das Nichtsehen? Wenn man so ein richtiges Nichts irgendwo erwischen könnte, wenn man es packen könnte, dann könnte man alles Mögliche könnte man damit anstellen. Ein Fund unterbrach Flos tiefe Gedanken. In einem Köfferchen, das in einem Koffer steckte, der in einem Schrankkoffer steckte, steckte eine alte Schachtel. Flo musste lachen, denn einer von ihren Onkeln nannte jede ältere Frau eine alte Schachtel. Man muss sich das einmal vorstellen, man macht einen Koffer auf und findet eine alte Schachtel darin. Aber eigentlich war es gemein, eine alte Frau eine alte Schachtel zu nennen. Flo nahm sich vor, zum Onkel das nächste Mal alter Hut zu sagen. In der alten Schachtel war altes Schreibzeug. Einige alte Buntstifte vor allem. Die Buntstifte gefielen Flo. Sie hatten schöne Farben. Nicht so grelle, sondern ein bisschen altmodisch wirkende Pastellfarben. Sie mussten irgendeinem kindischen Menschen gehört haben, der manche auf beiden Seiten gespitzt hatte. Außerdem war noch ein Stäbchen in der Schachtel, ein zartes Ding aus vergilbtem Elfenbein. Später hat mich Flo gefragt, wie eigentlich ein richtiger Zauberstab aussieht. Ich gab ihr Auskunft, so gut ich konnte. Die meisten Zauberstäbe, die ich kenne, sind schwarz und haben zwei weiße oder vernickelte Enden. Heutzutage sind sie meistens aus Plastik, nur die vornehmeren sind aus schwarzem Ebenholz, so wie die schwarzen Tasten beim Klavier. Im Grunde aber ist es ganz egal, woraus ein Zauberstab ist. Man muss eben damit zaubern können. Wenn ich einen brauche, nehme ich meistens einfach meinen Kugelschreiber, der zaubert ganz ausgezeichnet. Es konnte gut sein, dass Flos Elfenbeinstäbchen ein Zauberstab war. Jedenfalls hatte das Stäbchen eine seltsame Eigenschaft. Wenn Flo die Buntstiftschachtel damit berührte, verschwand ein Buntstift. Nicht alle, nur einer. Und wenn man dann ein bisschen mit dem Stäbchen zwischen den Stiften herumrührte und sie durcheinander brachte, dann erschien der Stift plötzlich wieder. Das heißt, man konnte nie genau sehen, wie der Stift verschwand und wieder erschien, aber wenn man die Stifte zählte, waren es einmal 9 und einmal 10. Flo untersuchte die Schachtel, ob irgendwo ein Geheimfach war, in das der Stift fiel, aber da war nichts zu entdecken. Sie experimentierte eine Weile mit dem Zauberstäbchen, aber es geschah immer dasselbe. Mal war der Buntstift da, mal war er weg. Das ist zwar alles recht geheimnisvoll, aber auf die Dauer langweilig, sagte Flo zu sich selber und gab damit ein neues Beispiel für die traurige Wahrheit, dass die größten Wunder keine Wunder mehr sind, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Es zog Flo nun doch auf die Straße. Vorher steckte sie sich aber einen Kaugummi in den Mund. Mit den Buntstiften in der einen und dem Zauberstäbchen in der anderen hinteren Jeanstasche schlich sie aus dem stickigen Dachboden und durch das kühlere Stiegenhaus hinaus auf die sonnige Straße. Die Gasse glühte in der Sonne und war ausgestorben leer. Auch die nächste und die übernächste Gasse waren so ausgestorben leer. »Und was ist, wenn jetzt alle weggegangen sind und mich hier alleine gelassen haben?« dachte Flo. »Vielleicht sind sie alle irgendwo hingelaufen und haben vergessen, es mir zu sagen. Und jetzt ist die ganze Stadt leer. Oder vielleicht die ganze Welt.« »Hoffentlich haben sie nicht alles aus den Geschäften mitgenommen. Dann kann ich wenigstens in die Geschäfte gehen und etwas essen und mir Kleider nehmen, wenn mir kalt ist. Wenn alle weggegangen sind, dann ist es wohl am besten, ich ziehe in ein großes Kaufhaus. Da habe ich gleich alles beisammen und brauche nichts nach Hause zu schleppen. Ich kann einfach in der Möbelabteilung wohnen. Das Essen hole ich mir aus der Lebensmittelabteilung und koche es in der Abteilung für Küchengeräte. Kühlschränke habe ich dann jedenfalls genug. Spielen kann ich in der Spielzeugabteilung, und statt in die Schule gehe ich einfach in die Bücherabteilung und lese ein paar Bücher. Ganz so schlimm kann es also nicht werden.« Trotzdem war Flo froh, als sie nach der dritten oder vierten Ecke den Lärm vom Park her hörte und bald darauf auch den Kinderspielplatz sah, auf dem es hochherging. Kinder und Hunde liefen da durcheinander, dass es eine Freude war. Flo entdeckte ein paar befreundete Kinder auf dem Spielplatz und auch ein paar befreundete Hunde. »Hallo, schaut's, was ich da habe!« schrie Flo und wedelte mit dem Zauberstäbchen in der Luft herum. Die Hunde schauten Flo erwartungsvoll an und wedelten mit den Schwänzen. Und die Kinder schrien, »Was ist los? Was hast du denn?« Nur ein Kind schrie nicht, sondern wedelte mit dem Schwanz, wie die Hunde. Flo musste zweimal hinschauen, bevor sie es glauben konnte. »Heiliger Bimbam«, dachte sie und ließ verschreckt den Zauberstab fallen. »Jetzt habe ich doch tatsächlich ein Kind verzaubert.« Das Kind hatte sich wirklich und wahrhaftig in einen Hund verwandelt. Der Hund, der ein Kind gewesen war, merkte plötzlich, dass etwas nicht stimmte, hörte auf zu wedeln und schaute sich verdutzt um. »Ich muss ihn wieder zurückverwandeln, bevor er sich aufregt«, dachte Flo und bückte sich, um den Zauberstab aufzuheben. Aber der war nicht mehr da. Als das Stäbchen nirgends zu sehen war, kriegte Flo einen noch größeren Schreck als über das verwandelte Kind. Was, wenn das ein verschwindender Zauberstab war, einer, der zum Beispiel kein Sonnenlicht vertrug und sich in Luft auflöste? Dann wäre das arme Kind dazu verurteilt, ewig ein Hund zu bleiben. Aber zum Glück konnte Flo gerade noch rechtzeitig entdecken, was wirklich geschehen war. Einer der Hunde, ein kleiner Gelber, hatte sich offenbar angeschlichen und gerade in dem Moment das Stäbchen gestohlen, als Flo voller Schreck auf das verwandelte Kind starrte. Jetzt lief dieses Mistvieh jedenfalls mit dem Zauberstab im Maul durch den Park. Flo stieß ein Indianergeheul aus und rannte dem Hund hinterher. »Bleib stehen, bleib stehen! Gib mir das zurück, das gehört nicht dir!« schrie Flo, aber das nützte natürlich nichts. Hinter sich hörte Flo Gebell und Geschrei. Die Kinder und Hunde hatten anscheinend schon gemerkt, was Flo da angestellt hatte, und jetzt liefen sie hinterher. Die wilde Jagd wurde immer heftiger, Bald hatte Flo den Eindruck, dass der ganze Park vor Aufregung über das Unglück brodelte. Großmütter, so schien es Flo, tuschelten aufgeregt, Kinder kreischten, Mütter schimpften, Babys weinten, und alle die tuschelnden Großmütter, kreischenden Kinder, schimpfenden Mütter mit ihren weinenden Babys in den Kinderwagen, alle liefen hinter Flo her, und natürlich auch die Hunde, und allen voran lief der kleine gelbe Hund mit dem Zauberstab im Maul. Und zu allem Überfluss tauchte jetzt vorn am Eingang zum Park ein Polizist auf. »Ach du meine Güte«, dachte Flo, »jetzt bin ich dran, jetzt werde ich wegen Kindesverzauberung verhaftet. Wenn der wenigstens den kleinen gelben Hund einfangen und ihm den Zauberstab abnehmen würde. Aber wenn er den Hund laufen lässt und mich verhaftet, dann muss das Kind immer ein Hund bleiben. Und was hat es schon davon, wenn ich eingesperrt werde?« Aber der Polizist fand an einem rennenden Kind eigentlich nichts, was ihn zum Einschreiten veranlasst hätte, und Flo lief an ihm vorbei. Der kleine gelbe Hund lief aus dem Park hinaus und Flo hinterher. Nach ein paar Häuserblocks waren Flos Verfolger zurückgeblieben. Flo blieb auch immer weiter hinter dem Hund zurück, und schließlich verlor sie ihn aus den Augen. Flo wanderte die Straße entlang, immer in der Richtung, in der der Hund verschwunden war, und dachte nach. Wie würde es dem armen, verzauberten Kind jetzt gehen? Flo stellte sich vor, wie die Eltern auf ihr Kind warteten und warteten und warteten. Der Vater sagte alle 5 Minuten, »Jetzt gehe ich aber endgültig zur Polizei.« Und die Mutter schluchzte, »Warten wir noch ein bisschen, so lange kann es ja nicht mehr dauern.« »Wenn nur das lästige Hundsvieh nicht dauernd vor der Tür heulen würde, der Köter hat uns gerade noch gefehlt«, schimpfte der Vater. Und das arme, verzauberte Kind würde sich schließlich davonschleichen, sich vor der Kellertür zusammenrollen und ohne Gute-Nacht-Kuss einschlafen. »Wenn der blöde Zauberstab wenigstens einen Hund in ein Kind verwandelt hätte, das wäre vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen«, dachte Flo. »Oder doch?« Und Flo stellte sich vor, wie das wäre, wenn plötzlich ein fremdes Kind in die Wohnung käme und sich ins Körbchen legen wollte. Und die Leute würden es fragen, was es denn da wolle, und dann würde es sagen, »Aber ich bin doch der Bello!« Und dann würden sie glauben, das Kind sei irgendwie verrückt und würden die Polizei rufen, und das Kind würde in ein Heim gesteckt werden, und niemand würde es haben wollen, und das Kind könnte sich nicht einmal bei der Fernsehsendung anmelden, wo neue Herrchen und Frauchen für Hunde und Katzen gesucht werden, weil es ja gar kein Hund mehr wäre, sondern ein Kind, das nirgends hingehörte. Nein, es war so und so eine verfahrene Geschichte. Flo musste einfach den Zauberstab wiederkriegen und das Kind zurückverwandeln. Das war das erste Kapitel von »Die Jagd nach dem Zauberstab«. Man kann dieses Hörbuch bei audible.de herunterladen und auf CD brennen oder auf dem MP3-Player anhören. Der Download kostet 11,95 €. Den Link zum Download gibt es auf der Podcast-Seite.